Hallo Fans, Mickeys Hitclub präsentiert euch wieder internationale Spitzenstars. Wir starten mit dem Song Tomorrow der Erfolgsgruppe The Communards. Mal Gast in Mickeys Hitclub Bananarama, das britische Erfolgstrio mit ihrem neuesten Titel Love in the First Degree. Musikalisch haben The Fat Boys einiges in die Waagschale zu werfen. Diesmal tun sie es zusammen mit den Beach Boys. Wipe out! Und Italien war sie der große Sommerhit. Jetzt hat sich Caroline Loeb auch in Deutschland durchgesetzt. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la Watt. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout. Eine mitreißende Nummer bildet den Abschluss dieser Scheibe. Die Split Mirrors bringen Ideen und Gefühle musikalisch gekonnt rüber. Ihr neuester Song Voices ist dafür ein überzeugender Beweis. Das war's, Freunde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.